Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live, laut, lässig. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Willkommen zum Club-Ding diese Woche. Ich habe natürlich wieder eine Stunde lang die neuesten und besten Tracks aus dem elektronischen Bereich für euch am Start. Bevor wir dann ab 22 Uhr ein exklusives DJ-Set von niemand Geringerem als Armin von Buuren am Start haben. Da freue ich mich schon sehr darauf. Erstmal habe ich aber neue Tracks von unter anderem Calvin Harris, der eine neue EP veröffentlicht hat. Dann einiges wieder von Relief Label und auch Sony Fodera hat was Neues am Start. Als erstes spiele ich euch jetzt hier die neue von dem französischen DJ und Produzenten Michael Kalfan. Der hat sich mit dem Rapper Ebenezer zusammengetan. Der hat auch schon unter anderem mit The Magician zusammengearbeitet. Und rausgekommen ist My Place und die gibt's jetzt hier für euch im Club-Ding. You wanna come over, it's obvious, no. You wanna come over, Dynamite. Das Neue war das hier mit Stronger. Wahnsinnsnummer. Letzte Woche hat I'm Not Alone von Calvin Harris 10-Jähriges gefeiert. Das war Grund genug, das Ganze nochmal ein bisschen aufzufrischen und neu aufzulegen. Und es kam direkt eine ganze EP dabei raus. Mit drauf sind zwei Remixes und zwei neue Edits von dem 2009er Track. Ich spiele euch jetzt den Camel Fat Remix. Bestimmt stoßen die Jungs im Sommer darauf auf Ibiza an. Da haben nicht alle drei eine Residency auf der Insel. Camel Fat im Hai, Calvin Harris im August, im Pascha und ja, und da fehlt noch einer. Ne? Hier ist I'm Not Alone von Calvin Harris im Camel Fat Remix beim Club Ding. Unser Ding. Club Ding Live Mix. I can do this.

neue Nummer von Sony Fodera habt ihr gerade hier beim Clubding gehört, heißt Into You und ist mit Sinead Hortnett zusammen. Kommen wir jetzt mal zu zwei neuen Nummern auf Relief Records, dem Label von Green Velvet. Die erste ist von DJ und Produzent Detlef und heißt Guess What? Und direkt im Anschluss gibt es einen Track aus der neuen EP von Piem und Mauro Venti. Ich spiele euch gleich Alarm. Ganz viel Spaß damit. Unser Ding. Clubding. Jeden Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. hier von Pierre und Mauro Venti beim Clubding. Kommen wir auch schon zu den Tracks am Stück hier. Als erstes gibt es das Neues von Adess Versions auf CR2 Records. Die Nummer heißt Blue Monday und vielleicht erkennt ihr ja das Sample. Danach was Neues auf Exploited Ghetto von Heliotyp und ein ganz neuer Remix von Gerd Jansson. Ganz viel Spaß bei euch. unser Ding. Club Ding, die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Das neue Projekt von Will Clark und Shine war das gerade. Ihr gemeinsamer Track heißt Higher. Es ist Zeit für den heutigen DJ-Mix von Armin van Buuren. Zu dem Typen muss man wirklich nicht viel sagen. Platz 1, DJ Mac, Top 100. Residency auf der ganzen Welt gehabt und bespielt immer noch alle großen Bühnen auf den Festivals dieser Welt. Und natürlich produziert er auch immer noch unermüdlich. Einiges gibt's davon jetzt auch in seinem Set. Eine Stunde lang zu euch, jetzt Armin van Buuren beim Clubding. Unser Ding. Clubding, die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back.

You barely feel.